Gentlemen, allow me to present to you die FM4 Jahrescharts. Ja, die 100 besten Songs des Jahres laufen schon seit 10 Uhr früh heute. Danke an Julie McCarthy und Lisa Schneider für die ersten zwei Schichten. Eva Deutsch ist ab jetzt für euch im Studio. Ich zähle mit euch gemeinsam runter bis zur Nummer 1 des Jahres 2023. Währenddessen ist aber noch Zeit, um den Sprudel zu kühlen, das Fondue herzurichten und die Knallerbsen zu sortieren, liebe Leute. Tja, Platz 23, wir arbeiten uns langsam nach vorne. Der geht an Paramore, die 2023er großes Comeback hatten. Das ist einer ihrer neuen Hits. C'est comme ça. Thank you. FM4-Jahrescharts. Platz 31. Cause I know it all. Eine meiner Lieblingsbands heuer, The Beaches aus Toronto, mit What Doesn't Kill You Makes You Paranoid auf Platz 30 der FM4 Jahrescharts. Ihr Sound hat sich von krachigem Punk hin zu melancholischem Shoegaze entwickelt. Und das steht den Leftovers ganz hervorragend. In ihrem heuer erschienenen zweiten Album Müde besingen Leftovers den 15. Wiener Gemeindebezirk und sie spielen gegen das System ganz allgemein an. Im Song Bellen tanzen sie auf Scherben, Reihenhäuser brennen und die nächtliche Großstadt wird zum Spielplatz für Leftovers. Immer mit dabei die Teenage-Angst, die die vier Energiebündel vorantreibt. Was geht? Ich bin die Anna von den Leftovers. Danke, dass ihr unsere Musik spielt und uns so unterstützt. Hier ist Leon von den Leftovers. Es ist extrem geil, dass ihr letztes Jahr uns mit unserem ersten Album zum Soundpack-Gag des Monats gemacht habt und generell österreichischen Musikern und Musikerinnen die Plattform gibt. Und wir lieben euch. Ja, wir lieben euch auch, liebe Leftovers. Und hier sind sie auf Platz 29 der FM4 Jahrescharts. Leftovers mit Bellen. Aus dem siebten Stock. Die Welt geht uns zu Füßen. Platz 29 der FM4-Jahrescharts. Leftovers mit Bellen. Eva Deutsch ist im Studio und wir sind noch mittendrin in unserem Rundown der 100 besten FM4-Tracks des Jahres. Wenn wir kurz darauf zurückschauen, wer letztes Jahr die internationalen Charts dominiert hat, dann war da ein Name überall ganz groß dabei, Bad Bunny. Dieses Jahr ist es eher still gewesen um den Puerto Ricaner. Er hat sich eher seinen Trap-Fans gewidmet, aber das heißt natürlich nicht, dass es still war, wenn es um Latin Music im Allgemeinen geht. Einen Mini-Überblick, was in diesem Jahr so passiert ist, den hat jetzt Melissa Erhardt für euch. Wenn es nach den Zahlen geht, dann war ein Genre der Latin Music dieses Jahr richtig groß. Mexican Regional Music. Bomba, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Musiker wie Eslabon Armado, Grupo Frontera, aber vor allem Peso Pluma haben diese eigentlich sehr traditionelle Musikform wieder ins Hier und Jetzt gepeitscht. Und auch Latin-Pop-Größen wie Karol G oder Shakira sind auf den Zug draufgesprungen. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. 2023 war aber auch ein großes Jahr für den queeren Reggaeton. Mit Artists wie Young Miko aus Puerto Rico. Oder Tokisha aus der Dominikanischen Republik. Und apropos Dominikanische Republik, auch der Dembow, den wir gerade hören, der schnellere und verspieltere Bruder des Reggaetons, war 2023 überall. Auch Kali Uchis und JT von den City Girls haben Gefallen daran gefunden und sich für den Song La Muñequita mit dem King of Dembow, El Alfa, zusammengetan. Die FM4 Jahrescharts, Platz 28. Gatita. Gata, gata. Ja. El animal. JC Medellín. Tu angelita es lo que necesitas. Dale gata, dale muñequita. Bien sudadita soy tu mamacita. Dale gata, dale muñequita. Sabes quién soy la que tú necesitas. Dale gata, dale muñequita. Tu angelita es lo que necesitas. Gata, gata, dale muñequita. Gata, gata, dale muñequita. Yo, gata, gata, y la cara llena de voto. Pero cuando ella me lo mueve y es que voto, te lleno la urna de la vaina blanca. Soy el presidente, el que tu nalga comanda. Ella me llama porque yo soy su gato. En la crita Louis Vuitton y gritando el que yo lo gato. Pantalón Balenciaga con todos los periquitos. Lleno de hoyito pa' yo meter loquito. Sí, sí, por ahí cabe. Dame, ve, espérate, espérate. Chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, dale gata, dale muñequita. Bien sudadita soy tu mamacita. Dale muñequita, sabes quién soy la que tú necesitas. Dale gata, dale muñequita. Tu angelita es lo que necesitas. Gata, gata, dale muñequita. Gata, gata, dale muñequita. Gata, gata, dale muñequita. Qué buena está mi reina. Uf, cuerpazo, uf, carajo. Lo que no me sirve pa' fuera, que venga lo bueno, that's what I always say. Cambié mi número, relax, no, I didn't get your text. You bitches do not exist, so ni veas. Que cuando tú estás bien rica, mamacita, you bring out the demons, baby, not so. today. So when a bunch of thirsty hoes gonna try me, all I do is laugh and push them out the way. Broke bitch. Oof, que paso, oof, carajo. Oof, camina con una actitud. Está en su mood, la amplitud. Tiene carita de ángel. A mi manera de ninguno. A mí me preguntan por qué eres tan I was raised on tough love, amor duro. No olvido y no te disculpo. Come spend some money on a chula. Hoes mad, ask me if I care, puta. Pussy so sweet, you would think it was your poodle. Got a morning JT, got me screaming like it's Uno. Broke bitches got the biggest mouth. He call you an Uber and you're going to his mama house. He never even took you out to give it up, hoe, cut it out. Sana, sana, culita, derana, bitch. Que buena está mi reina, uff, corazón. FM4 Jahrescharts. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo da todo. Ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí. Conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar. Y darte lo entero. Yo quiero que me otro beso. Uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que fueran a echar por fumar. Y baila como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, lo puedo doblar. Y si lo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso. Uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes a la paz. Rosalía featuring Raúl Alejandro mit Beso, auch einer der großen Latin Music Tracks des Jahres. Ja, das sind die FM4 Jahrescharts und eines der großen heimischen Talente des Jahres ist die in Wien lebende Musikerin Bex. Selten eine so coole Haut erlebt, muss ich sagen. Platz 27 für ihren Song Body Bag. She's a cunt, she got a cunt. She's a cunt, she got a cunt. She's a cunt, she got a cunt. Baby, let me in, let me. Look so good, need a statue of my own. Liberty, face beat, I'm the one that you can count. Baby girl, Farrah Fawcett. Baby boy, don't you force it. Play your role or get abandoned like an orphan. Yeah. I play this game way too often. Skin so soft, but you can touch it. Bumper bumping, titties jumping. It's not Wednesday, he wanna hump it. Humpty Dumpty, where's the money? Get your goose up, or get loose up. Pull up to my favorite hoe like, getting loser. Let's go shopping. VVS, diamond blingin'. I got options. I'm just playing. Now I can fake it. I look good with a designer. I'm just saying. Gucci, Louis Prada, I look good without designer. Drip got range like a sniper. Plus I'm only getting finer. Hoes is hating, they admire. Got the mood they require. All the boards I inspire. Yeah. You wouldn't impress me. I'm like a Spice Girl. Give me what I want, 'cause it's my world. Blow my phone up, love it when you go go nuts. Bust me open coconut. Drink me till you go go numb. Yikes on a bike. I'm the hype, hibachi level heist. He knows what I like, munch it up all night. Ooh, it's so tight, he wanna try it twice. He want me in his life, but no, I never cuff him. When I'm the one that fucked him, you must got me fucked up. If you thought I bust a luck, don't come around here with a sex shit. Don't you know that your tongue's was like bitch? Eat your heart out, buddy bag in a big ditch. Buddy bag in a big ditch. Big talker, little dick, motherfucker. When I spit, you sit and listen. I'm all about my business. Buddy bag in a big bitch. Buddy bag in a big bitch. Jahrescharts Top 100 Platz 26. An manchen Tagen will ich sterben, von an anderen lieber nicht. Aber meistens hab ich immer irgendwie eine Hand im Gesicht. Und deshalb rauche ich auch gern schick, auch wenn ich echt nicht so gern rauch. Als wir gespielt haben, was für ein Gemüse wir sind, war ich der Lauch. Und in der Psychologie heute haben's erzählt, dass den hochsensiblen Panzer fehlt. Und ohne dich bin ich echt nicht so gern nackig. Ohne dich bin ich echt nicht so gern nackig. Und meine Mama hat gesagt, wenn ich nackig durchs Haus gelaufen bin, da kommt ein Wiesel und frisst ein Spazi. Und seitdem bin ich echt nicht so gern ein Nackerbazi. An manchen Tagen will ich leben, von einer anderen lieber nicht. Dann könnte ich sofort schreiben, wenn schon wieder wer vom Theater spricht. Vielleicht werde ich Langstrecken-Steward und ich steig nie aus dem Flugzeug aus. Stellt sich vielleicht auch nicht die Frage nach zu Hause. Und in der Psychologie heute haben's gesagt, die hochsensiblen Leute checken dauernd ihren Herzschlag. Und ich check dauernd meinen Herzschlag. Bin echt nicht so gern nackig. An manchen Tagen will ich reden, an anderen wieder nicht. Du wärst mir eigentlich am liebsten, wenn nur Geralt of Rivia spricht. Und wenn er das Wiesel nicht killen kann, wer dann? Dann denk ich an dich und deine tätowierte Säge. Ist okay, wenn ich den Kopf auf deine Werkzeugwand lege. In der Psychologie heute haben's erzählt, dass den hochsensiblen Leuten der Schutzpanzer fehlt. An einem Tag, an dem ich einen Hochkrieg tat, hast du mein Spazierkeul abgemalt. Und jetzt kann mir das Wiesel gar nicht Spazier rein, mit dir bin ich echt gern ein Platz 26 der FM4 Jahrescharts. Können wir uns ausziehen? Später. Für Endless Wellness mit Hand im Gesicht. Und davor auf Platz 27 Bags mit Buddy Bag. Manchmal macht es einfach Klick, so geschehen bei den Musikerinnen Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julian Baker. Die drei zählen als Solokünstlerinnen zu den wichtigsten Stimmen im momentanen Indie-Rock. Gemeinsam sind sie seit 2015 auch als Boy Genius unterwegs. Heuer im März ist dann endlich ihr erstes Album The Record veröffentlicht worden. Und es ist leiwand, findet auch FM4 Musikredakteurin Michi Pichler. Give me everything you've got, I'll take what I can get, I want to hear your story. Wie soll man ein Album nennen, das wahrscheinlich ein Klassiker werden wird? Ein zukünftig sicherer Griff ins Plattenregal. Vielleicht bleibt man da einfach bei den Tatsachen, wie Boy Genius. Nach jahrelangem Erwartungsschüren veröffentlichen Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julian Baker heuer ihr gemeinsames Debütalbum The Record. Und ihre 12 Songs sind eine Einladung. Boy Genius laden uns ein, sich bei den Eltern zu bedanken. Sie fordern uns auf, einen satanistischen Zirkel zu gründen, Geldscheine zu verbrennen und cheesy Leonard Cohen-Gedichte zu zitieren. Great Minds Think Alike bedeutet bei den dreien eine Schnittmenge aus klugem Storytelling, poetischen Bildern und immer wieder auch ein Zwinkern zwischen den Zeilen. Damit schaffen es Boy Genius 2023 nicht nur auf diverse Bestenlisten, sondern auch in den ausverkauften Madison Square Garden. Und sie sind für 7 Grammys nominiert, inklusive in der Kategorie Album of the Year. The Record ist ein einwandfreier Beweis, wie gut Alben auch noch 2023 als Ganzes funktionieren können. Diese Platte möchte von Anfang bis Ende gehört werden. Vielleicht im Liegen auf einem alten Perserteppich im Wohnzimmer, auf jeden Fall gemeinsam mit Menschen, deren Gedankenwelt man teilt. So wie eben bei Phoebe, Lucy und Julian. Platz 25. It's a bad idea, and I'm all about it. Give it one more chance, and then I finally had it. When you wake up, I'll be gone again. Motorcycle in the front. It's an all-night drive from your house to Reno to the T-Bird graveyard where we play with fire. In another life we were arsonists. How long's the Chevy been on cinder blocks? vier Jahrescharts. Platz 24. French. When I'm on my champagne shit, everybody turn around taking them big, cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips, cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip, hip. Back it ass up. And do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. Champagne shit. I'll be a lot of it tonight. Catch it up. I'll be a lot of it tonight. Catch it up. Catch that. Catch that. These niggas about to make a whole lot of money. Money. Bring me some models and bring me more bottles, cause we drinking champagne shit. Champagne. How much I spend on this ice on my collar, and I got a champagne wrist. Ice. We gon' drink till we faint, now it's tasting like water. Woo. Proud of the times when we came from the bottom. Right now I'm hot, it's time to go harder. How we keep winning, because I'm a starter. Go. Gotta make sure that we protect the energy. Yeah. Spray the champagne, they remember me. Send a bottle with sparkle, she killing it. Word. She sexy and brown like Hennessy. I pray for these bands, now I'm putting on, just pray for your man. We about to go to the island and jump off the jet and start kissing in France. Yeah, I like all my kisses French when I'm on my champagne shit. Everybody turn around taking them pics, cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips, cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up, move your little hip, hip tips. Back that ass up, and do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back, and I'm on my champagne shit. Yeah, I like Pilato on my champagne shit. How you get the lamb, bitch? It's all in the lips, all in the hips. Whole lot of bad bitches all in the bill. Pack a bag on a nigga before I trip. Bitches won't smoke, better pass me a tip. Throwing up blues like Nip. Now take it all out. Broke niggas made me sour. Broke niggas made me sick, I caught. Nigga went broke and it's all my fault. I can't wait to pop off. College girl, I'm tryna pay your tuition. Red bone kissing, Casamigos pissing. Tryna go home to the D like a piston. Now shake it all up. Move your little hip, hip tips. Back that ass up. And do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit. Also ich habe meine Bubbles schon seit gestern eingekühlt und heute früh Magenschutz genommen. Ach, Profi. Platz 24 für Janelle Monáe mit Champagne Shit featuring Latto and Guavo. Ja, ihr hört die FM4-Jahrescharts mit Eva Deutsch. Bis 19 Uhr bin ich noch im Studio heute, um mit euch gemeinsam die 100 besten FM4-Songs des Jahres runterzuzählen. In Kürze geht es hier weiter mit Platz 23 und der wird heuer von Philly eingenommen. Ihr kennt's mir natürlich, wo ich heute in Zauchensee Skifahren. Was ich da alles gehört hab? Banana Nova! Und ein anderer wieder Happy New Year! Ja, das hab ich alles gehört. Und morgen treffe ich alle wieder im neuen Jahr 2024. Und natürlich in Zauchensee beim traditionellen Neuer Skilauf. Live dabei in Chiamadee. Rutscht's gut um. Drück lieber den richtigen Knopf und hol dir deine Weihnachtsunterhaltung mit all deinen Streaming-Apps einfach bei Sky. Erlebe die neuesten Filme und Serien inklusive Paramount Plus und Netflix. Deine Weihnachtsunterhaltung auf Knopfdruck mit dem Sky Top Deal um nur 25 Euro pro Monat. Sky, wo Filme und Serien zu Hause sind. Eine Lehre, bei der ich über 6.700 Euro an Prämien während der gesamten Lehrzeit kriege? Wo gibt's denn sowas? Bei Spar. Toller Job, super Team und Prämien von über 6.700 Euro. Wow, wie kriege ich die Lehrstelle? Findest du alles auf www.spar.at/lehre. Spar. Jobs mit Österreich drin. Die folgenden 10 Sekunden Ruhe widmet Ihnen Woman Balance. Finden Sie zu sich selbst zurück mit Woman Balance, nur im Abo. Mehr auf womanbalance/abo. Na geh doch einfach rüber. Geh doch einfach online. Einfach hin und weg. Die digitale Vignette jetzt bequem online kaufen und nie wieder kleben und kratzen. Auf asfinag.at oder in der Asfinag-App. Psst, mit Sicherheit das perfekte Weihnachtsgeschenk. Asfinag. Gute Fahrt, Österreich. Was unsere Skisprungstars bewegt. Wenn ich mitreden will, brauche ich eine vertrauenswürdige Quelle. Wenn Krisen sich sogar auf den Weltcup auswirken, will ich verstehen, warum. Wenn ich was über mich lese, will ich wissen, das stimmt. Und genau deshalb bietet die Krone stets das Aktuellste mit mehr Weitblick, mehr Überblick und mehr Service rund um das, was uns bewegt. Die Krone macht's zum Thema. Kronenzeitung, offizieller Partner des Ski Austria Teams. Der Countdown läuft. Bald ist es soweit. Seat feiert 40 Jahre Seat Ibiza. Und die ganze Welt feiert mit. Zum Beispiel Sydney mit gleich zwei Feuerwerkshows. Oder New York mit einer Mega-Party auf dem Times Square. Alles für den Seat Ibiza. Herzlichen Dank. Das wäre nicht nötig gewesen. Seat bedankt sich mit einer Leasingrate ab 99 Euro im Monat für den Seat Ibiza. Dabei. Dabei. Dabei. Dabei. Ganz Österreich ist beim ORF-Beitrag dabei. Sie noch nicht? Dann registrieren Sie bitte jetzt eine Person für Ihren Hauptwohnsitz unter orf.beitrag.at. Vorgeschrieben und ab Jahresanfang sogar günstiger als bisher. Der ORF-Beitrag. 15,30 Euro monatliche Berechnungsbasis plus mögliche Landesabgabe je nach Bundesland. Die Königin hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Bevor ich Ihre Frage beantworte, lassen Sie mich eines ganz klar festhalten. Schönheit ist richtig und wichtig, aber auch nicht alles. Es geht ja vielmehr darum, was wird heute dafür gemacht? Das ist doch eigentlich die Frage. Hol mich hier raus. Falter, kritischer Journalismus, jede Woche neu. Die Jahrescharts. 3, 2, 1. Auf Platz 23. Ihr hört die FM4-Jahrescharts mit Eva Deutsch. Stellt euch mal vor, eine untergehende Sonne. Das Ganze funktioniert aber auch mit einer aufgehenden Wurst. Jedenfalls ein roter Himmel, eine warme Brise, ein voller Dancefloor auf einem Festival, all deine Freunde neben dir und dann steht Fred again auf der Bühne. Ah, Fred Again, der britische House-Producer, an dem es in den letzten Jahren kein Vorbeikommen gegeben hat. Die Verbindung zu anderen Menschen und die Emotionen sind Fred Again das Allerwichtigste. Er betrachtet sie durch seine Musik wie in Zeitlupe. The feeling that I became really obsessed with was like trying to take the like very fleeting moments and like trying to like expose as much beauty as is in them. You know how sometimes if you see something in a normal thing and you see it in slow-mo, it's like, oh wow, there's a whole new emotional framing for it. Dieses Jahr hat sich Fred Again mit dem nigerianischen Sänger Obon Chaya zusammengetan und gemeinsam haben sie einen perfekten Track herausgebracht. Die schnurrende Soul-Stimme von Obon Chaya und das zart gepitchte Flirren, das Fred Again dazu produziert hat. Das ist Adore You, Platz 22 der FM4-Jahrescharts. Nice and glowing in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. Ooh, I adore you. Nummer 22 der FM4-Jahrescharts. Fred Again featuring Obon Chaya. I adore you. Und das ist bisher passiert. Paramore. The Beaches. Endless Wellness. An manchen Tagen will ich sterben, von anderen lieber nicht. Boy Genius. Chanel Monet. Ja, die 100 besten Songs des Jahres gibt es heute hier auf FM4 schon seit dem Vormittag. Und ich spiele euch jetzt ein Lied, das zu den besten 100 Songs überhaupt gehört, aus dem Jahr 1996. Von Placebo, oh yes. Diese Lyrics haben sich zumindest in meine Hirnfestplatte für immer eingebrannt. Das ist meine Placebo-Lieblingsnummer. Das ist Nancy Boy. Und ich präsentiere euch die FM4 Game Night. Die FM4 Game Night. Das ist euer Spieleabend im neuen Jahr. Seid ihr hyped? Seid ihr bereit? Ja. Ja. Es geht von Songs erraten bis zum Filmquiz. Es muss nicht unbedingt der Realität entsprechen. Aha. Zwei KandidatInnen treten gegeneinander an. Jetzt geht's um alles, Leute. Ja, okay. Das ist die Matchfrage für dieses Spiel. Mit dabei etwa Comedian Wurstaufschnitt. Ich glaube, es ist Pilz. Und Musikerin Bex. Ich mag's nicht, wenn man schummelt. Mit Fragen von David Scheidt. Bird Call. Welcher Vogel ist zum Vogel des Jahres 2024 ernannt worden? Die FM4 Game Night. 120 Minuten Spieleabend zum Mitraten. Am 1., 2. und 3. Jänner ab 19 Uhr. In deinem Radio. Hey, hold on. Let's stop the music. Die Blechbläser, bitte. Ladies and Gentlemen. Die FM4 Jahrescharts. Ja, schon den ganzen Tag zählen wir hier bei FM4 runter von den Top 100 Songs des Jahres. Eva Deutsch ist im Studio heute zu Silvester und es geht weiter mit Platz 21 und der US-amerikanischen R&B-Sängerin und Songwriterin SZA. Das ist ihr Song Kill Bill. I'll get hit by a truck. I'm a monkey. It's painted on the faces of the thing that I'm a junkie. In the way that I dress, the people I beg, the way I express, the things in my head. I don't go to the bar, I sit in the dark, I smoke a cigar, I play the guitar, I stay in my house, I put on my sounds. The neighbors tell me to turn it down slow. people go, people high, people low. People stay, people change, people lie, people don't. I don't fulfill my potential, cause everyone around me so self-referential. Hypocritical maybe, a petulant baby. Shut up, you're driving me crazy. Call me a lowlife, that shit don't faze me. I'm alright on my own, I don't need you to save me. I'm not gonna go out today. Sunday dinner. I think I've had too much to drink. I love you. Oh, fuck it. I'm really drunk. Youngblood mit Low Life auf Platz 20 der FM4-Jahrescharts. Die Liebe kommt vielleicht nicht aus Berlin, ein Album des Jahres 2023, aber sicherlich. Es heißt Ultrakunst und stammt von dem deutsch-slowakischen Duo Brutalismus 3000. Mit ihrem Gabba-Techno-Punk haben Brutalismus 3000 in den letzten Jahren die Clubs weltweit ziemlich aufgemischt. Dabei ist es ein Glück, dass die beiden überhaupt Clubmusik machen. Denn Theo Zeitner, der bei Brutalismus 3000 für die Beats verantwortlich ist, hat in einem Interview erzählt, dass er Techno früher ganz schön gehasst hat. It was like actually started when I was 16 because all my friends got into minimal techno and I hated it. I hated all of techno actually. When I was younger, I was like really edgy and then I was like, I can do this shit in like a minute on my iPad on GarageBand. Like, why are you listening to it? And I just wanted to prove myself that it's stupid music, you know? And then I started doing that and I was like, it's kind of fun. Ja, kind of fun, das kommt hin. Live kann man Brutalismus 3000 übrigens nächstes Jahr auf dem FM4 Frequency erleben. Ich schätze mal, da ist Abriss vorprogrammiert. Ein sexy Tanz auf den Ruinen von Bands wie Fischer Spooner und Crystal Castles. Hier bei uns in den FM4 Jahrescharts sind Brutalismus 3000 jedenfalls auf Platz 19. Das ist Die Liebe kommt nicht aus Berlin. We'll be right back. 4 Jahrescharts. Platz 18. Ich habe eine Freundin, die wohnt im Internet. Sie hat gesagt, sie ist verliebt und dass sie feuchte Hände kriegt, wenn sie heute Nacht an mich denkt. Dann denkst du heute nicht, weil dann denk ich dir zurück. Ich bin die ganze Zeit am Handy, weil du bist mein Dopamin. Du bist blauer Mond, hinterm Fenster, offen zur Welt. Ich werd verrückt, wenn's heute Nacht passiert. Schick mir ein Bild von dir und ich schweb auf einer Wolke. Ich will erscheinen in deinem Kopf, dein Horoskop sieht es anders. Es ist das Jucken im Gemüt, das mich hinzieht zum Gefühl. Ich kenne niemanden mehr, der nicht denkt, dass ich bin. Ich habe eine Freundin, die wohnt im Internet. Sie hat gesagt, sie ist verliebt und dass sie feuchte Hände kriegt, wenn sie heute Nacht an mich denkt. Dann denkst du heute nicht, weil dann denk ich dich zurück. Ich bin die ganze Zeit am Handy, weil du bist mein Dopamin. Platz 18 für Salo und Mia Morgan. Internetfreundin heißt diese schöne Nummer. Ja, das hier sind die FM4 Jahrescharts 2023 mit Eva Deutsch. 2023 ein gutes Jahr für Salo. Das Album Subjektiv betrachtet ist rausgekommen. Einige Konzerte, zum Beispiel als FM4 Überraschungskonzert und jetzt in den FM4 Jahrescharts im Start. Wir haben bei Salo nachgefragt, was so sein Sound des Jahres gewesen ist. Hallo, hier ist Salo und mein Song des Jahres ist Parquet de Dweller von Junior Atche. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie falsch ausgesprochen, ist komplett egal. Da ist auch Eslabon Amado dabei, das ist so eine, glaube ich, eine Producer-Gang, die den geilsten Scheiß produzieren, unter anderem auch Peso Pluma. Ich bin richtig reingekippt, unsere ganze Band eigentlich, und ich kann es nur empfehlen. Und ich wünsche mir auch diesen Song. Viel Spaß damit. Tschüss. Se terminó, no vengas a rogarme, no. El alcohol tiene onda, ya está. pero me puedo pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela. Son las más. Puros son los más viejos. Estarás en el putero, me la paso. Esta historia de amor fue un fracaso, pero se terminó. No vengas a jugarme, no. El alcohol me tiene un diablo, ya está alucinando y puedo estar peor. Ya mero me quito el dolor. Jahrescharts, Platz 17. Oh, Die britisch-südafrikanische Singer-Songwriterin Kenya Grace mit Strangers auf Platz 17 der FM4-Jahrescharts. Heuer am 28. April sind die Amadeus Austrian Music Awards im Volkstheater in Wien verliehen worden. Eine der Hauptkategorien war auch diesmal der FM4 Award und der ist heuer an Oskar Haag gegangen. Ihr FM4-HörerInnen habt damit den jüngsten Musiker in der Amadeus-Geschichte ausgezeichnet. Oskar Haag ist damals 17 Jahre alt gewesen und heuer hat er sein Debütalbum veröffentlicht. Einer der Songs daraus ist auch auf Platz 1 der regulären FM4-Charts gewesen, nämlich Sharpen the Knives. Und in den FM4-Jahrescharts landet er damit auf Platz 16. I want you to fall, I want you to fly, I want you to hold me, I wanna say goodbye, and then I'll take you for a ride, so pull out your guns and sharpen your knives, no, I won't break until we're done. Agwiz a lake or two, I love you so, just take it out on me. Je prends un verre de lait, it's safe to say that you are back for me. I'm taking off, I'll leave you here. I want it all, but not you, my dear. But you know me well, yeah, I will stay. You know I need it all night and day. Agwiz a lake or two, I love you so, just take it out on me. Je prends un verre de lait, it's safe to say that you are back for me. Sharpen the Knives, Oskar Haag auf Platz 16 der FM4-Jahrescharts. Wenn das Jahr 2023 eine Farbe hätte, dann kann die einzig richtige Antwort nur lauten Hot Pink, zumindest aus popkultureller Sicht. Der Hot Girl Summer oder besser gesagt der Hot Barbie Girl Summer liegt hinter uns. Ein regelrechter Meilenstein globaler Popkulturgeschichte. Und natürlich hat Filmregisseurin Greta Gerwig dafür gesorgt, dass Pink trendet. Nicht nur im Kino und in der Mode. Passend zum Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling ist heuer auch der Barbie-Soundtrack gedroppt mit Artists wie Dua Lipa und Sam Smith, schon vor Filmstart eine absolute Word-Jam, die auch vor FM4 nicht Halt gemacht hat. Hier ist Alissa Uschan mit einer kleinen Liebeserklärung an den Barbie-Soundtrack. Ein Rechtsstreit zwischen Lizzo und ihren Tänzerinnen überschattet den ersten Erfolg des Barbie-Soundtracks. Lizzo liefert mit Pink nämlich den Opener und nimmt die Rolle der Erzählerin in der ersten Filmszene ein. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey Barbie! Im Gegensatz zu dem, was danach kommt und wie perfekt die Tracks auf die Ästhetik des Films abgestimmt sind, lässt sich Lizzos Part auf dem Barbie-Album aber gekonnt ignorieren. It's girls' night. Every night is girls' night. Mm-hmm. Every night. Forever. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes. Do you guys ever think about dying? Nicki Minaj und Ice Spice wagen sich an das Soundmonster von Aqua und machen den Guilty Pleasure aus den 90ern für jene, die diesen damals miterlebt haben, zumindest halbwegs erträglich und für die jüngere Generation zu einem Mega-Hit. And I'm bad like the Barbie, I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend, I'm a 10, so I pull in a can. Honorable Mentions gibt's für Tame Impala, Haim, Pink Panthers und Gayle, deren Genialität im schieren Überfluss an Glanz und schrillem Schillern leider etwas untergeht. Obwohl deren Beiträge zum Barbie-Soundtrack isoliert betrachtet absolut fantastisch sind. Sam Smith liefert eine Hymne für die obligatorische Montage-Scene und Ryan Gosling glänzt mit geballter männlicher Verletzlichkeit und besingt das gekränkte Männer-Ego mit dem idealen Ausmaß an Augenzwinkern und genug Ernsthaftigkeit, um Gesprächsthema Nummer 1 in konservativen Politikerkreisen zu werden. Barbie von Greta Gerwig hat so einige Bilder in den Köpfen aus dem Rahmen fallen lassen, für einige sogar vollkommen auf den Kopf gestellt. Und wieder einmal ist es Billie Eilish, die all die Aufregung und Kontroversen rund um den Blockbuster auf minimalistische Art und Weise mutet und so verpackt, dass es auch ganz tief drinnen ankommt. Der Barbie-Soundtrack ist dank seiner hochkarätigen SchöpferInnen, musikalischer Aktualität mit dem perfekten Maß an Nostalgiemoment und lyrischer Brillanz einer der besten Soundtracks unserer Zeit. Ein pink glitzernder, schriller und schillernder Soundtrack also. Und eine der ganz großen Barbie-Hymnen schafft es auch auf Platz 15 der FM4-Jahrescharts. Das ist Charlie XCX mit Speed Drive. FM4 Jahrescharts. Platz 14. Nägel wie Krallen, Augenkristall. Köpfe drehen sich im Intervall. Ich war schon da und da und da und überall. Swarovski bellt, mache mein Geld ganz allein. Ganz allein. Zerfetzt die Reifen von der Mari ganz allein. Ganz allein. Ganz allein. Bau mir ein Schloss und wenn ich Bock hab, reiß ich's ein. Ganz allein. Geboren auf einer Insel, nenn ich Ariel. Hab die Locken meiner Mama und ihr dickes Fell. Viel Kratzer auf dem Herz, aber ich glaub es hält. Arbeite hart mein Leben lang, weil nichts vom Himmel fällt. Lippen so prall, die Seele alt. Münder zerreißen sich, mir egal. Hol mir den Bag von da und da und überall. Nichts, was mich hält, mache mein Geld ganz allein. Ganz allein. Zerfetzt die Reifen von der Mari ganz allein. Ganz allein, ganz allein. Bau mir ein Schloss und wenn ich Bock hab, reiß ich's ein. Ganz allein. Am Roller in Bologna oder Paris. Sie crashen ihre Autos, weil der Rock fliegt. Ich lass ihnen im Glauben, ich sei naiv. Und hol mir, was ich haben will, auf ganz lieb. Danke, ich halt an der Tanke, rauch ein Joint und brenn die Bude ab. Brenn die Bude ab. Nenn mich Femme Fatale und bitte dafür, dass ich dich nicht mag. Dass ich dich nicht mag. Nägel wie Krallen, Augenkristall. Köpfe drehen sich im Intervall. Ich war schon da und da und da und überall. Swarovski bellt, mache mein Geld ganz allein. Ganz allein. Zerfetzt die Reifen von der Mari ganz allein. Die FM4 Jahrescharts. Top. The Top 100 FM4 Songs. Platz 13. I don't care. 4-Jahrescharts. Platz 12. Eli Preis auf Platz 14 mit Ganz allein, Romy auf Platz 13 mit She's on my mind und gerade gehört auf Platz 12 Jungle mit Back on 74. Ihr hört die FM4 Jahrescharts mit Eva Deutsch und ich habe jetzt für euch eine Anti-Heldin, eine Techno-Fee mit gebrochenen Flügeln, einen Racheengel, Mensch, Maschine und Prophetin in einem. Ash Nico. Sie erzählt, wie das nach dem Weltuntergang so weitergehen soll, zumindest auf ihrem 2023 erschienenen Album Weed Killer. Zudem hat uns Ash Nico auch eine Gebrauchsanleitung durchgefaxt. Bitte sehr. I would like you to wear linen dresses and loose linen clothing and go into the forest right as the sun is starting to set, like dusk. And light some candles and bring your friends. And I want everyone to link hands in a circle. And I want you to spin around in a circle really, really fast until you get dizzy. And then I want you to lay on the ground. And I want you to thrash around in the dirt and put your fingers in the mud and smear it on your face. And then listen to the album. Und hier ist der Schnicko. Auf Platz 11, habt ihr euch das alles gemerkt? Ja, der FM4-Jahrescharts. Das ist Worms. Self-sabotage. Oh well, it's too late. My host body mutates. My head spins, my neck breaks. I love a self-sabotage. Ooh, brand new day, got a brand new grin. Got a colony of ants underneath my skin. to jump, wanna go fast. Nothing matters, then I'll be fine. I keep my besties and big wheelies on my mind. I watch it splatter into the sky. She's made of red raspberry jelly and all American pie. Brand new day, got a brand new grin. Got a colony of ants underneath my skin. My bones decay, now I'm gelatin. I swear I'm better, I swear I'm better. This parasite possessor. Jahrescharts Top 10. Meine Problems drücken heavy aufs Gaspedal. Keine Rücksicht halten, Radius schmal. Ich raste aus, komm ich nicht pünktlich an. Fast Drift, Uhr tickt, Koffer ohne Plan. Meine Problems drücken heavy aufs Gaspedal. Keine Rücksicht halten, Radius schmal. Ich raste aus, komm ich nicht pünktlich an. Fast Drift, Uhr tickt, Koffer ohne Plan. Ich weiß nicht, was ich verbrochen hab. Verdränge Worte, skippe Orte, die ich mochte mal. Weiß nicht, ob sich irgendwas ändert, wenn ich offen sag. Meine Emotions schwappen über und ich hoffe aufs Grab. Ich will keine Last sein, halte den Kreis klein. Bleibe still und puff ein, verbrauch mich Teilzeit. Alles geht bei Cup, nein. Ich steh nach oben, doch war schon ziemlich gelogen. Würd ich sagen, ich schlaf gut ein. Rauch schmeckt, Tisch gedeckt, ja, wie schmeckt, was nicht gut tut. Renn für das Game, bis ich vorm Sprinten blute. Renn um mich selbst und ich häng an was fest, was mich eigentlich nur mute. Kannst du dich erinnern, als ich dachte, es könnte nicht schlimmer kommen? Allein im Zimmer, doch im Kopf konnten sich Stimmen formen. Ohne jedes Low hätte ich vielleicht niemals so high geballt. Denken Leute, die mich kennen, doch hab die Fame aboard. Meine Problems drücken heavy aufs Gaspedal. Keine Rücksicht halten, Radius schmal. Ich raste aus, komm ich nicht pünktlich an. Fast Drift, Uhr tickt, Koffer ohne Plan. Meine Problems drücken heavy aufs Gaspedal. Keine Rücksicht halten, Radius schmal. Ich raste aus, komm ich nicht pünktlich an. Fast Drift, Uhr tickt, Koffer ohne Plan. Kofi und Sky Farmer eröffnen die Top 10 mit Gaspedal. Ihr hört die FM4-Jahrescharts mit Eva Deutsch. Und hier geht es in Kürze weiter mit den letzten Plätzen. Ja, jetzt ist bald vorbei, das alte Jahr 2023 und 2024 schaut schon bei der Tür einer. Ja, und jetzt geht's um die Vorsätze. Meine Vorsätze sind die, auch im neuen Jahr ganz oft Skifahren in Zauchensee. Und warum? Weil es mir einfach taugt. Weil dort alles passt und weil ich einfach Zauchensee mag. Live dabei in Schiamadee. Nachrichten. Meinung. Magazin. Qualitätsjournalismus. Seit 1848. Die Presse. Drück lieber den richtigen Knopf und hol dir deine Weihnachtsunterhaltung mit all deinen Streaming-Apps einfach bei Sky. Erlebe die neuesten Filme und Serien inklusive Paramount Plus und Netflix. Deine Weihnachtsunterhaltung auf Knopfdruck mit dem Sky Top Deal um nur 25 Euro pro Monat. Sky, wo Filme und Serien zu Hause sind. Mein Leben, meine kleine Zeitung. Kindern eine Freude machen geht jetzt ganz leicht. Denn mit jedem Bausparvertrag werden gemeinsam mit der Stiftung Kindertraum Herzenswünsche von Kindern mit besonderen Bedürfnissen erfüllt. Jetzt Bausparen mit Raiffeisen. Wir macht's möglich. Die folgenden 10 Sekunden Ruhe widmet Ihnen Woman Balance. Finden Sie zu sich selbst zurück mit Woman Balance, nur im Abo. Mehr auf womanbalance/abo. Werden Sie Teil der Sparfamilie. Wir suchen laufend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Märkte, fürs Lager und in der Logistik und bieten zukunftssichere Arbeitsplätze. Entdecken Sie die ganze Jobvielfalt auf www.spar.at/karriere. Spar, Jobs mit Österreich drin. Dabei. Ganz Österreich ist beim ORF-Beitrag dabei. Sie noch nicht? Dann registrieren Sie bitte jetzt eine Person für Ihren Hauptwohnsitz unter orf.beitrag.at. Vorgeschrieben und ab Jahresanfang sogar günstiger als bisher. Der ORF-Beitrag. 15,30 Euro monatliche Berechnungsbasis plus mögliche Landesabgabe je nach Bundesland. Die FM4 Jahrescharts. Ja, Eva Deutsch feiert heute mit euch die Top 100 des Jahres. Ja, und das ist in dieser Stunde gerade eben passiert. SZA. Kenya Grace. Charlie XCX. Rummy. She's on my mind every hour of every day. Jungle. Ja, am 16. Dezember war wieder Tag der Vielfalt in Sachen Dance. Die 50 besten Clubtracks des Jahres haben wir in FM4 Most Wanted gekürt. Und der Song, zu dem ich jetzt komme, ist genau dort auf Platz 1 der 50 besten Clubtracks des Jahres gelandet. Salute mit Wait For It. Und danach noch zwei meiner FM4 Most Wanted Lieblingstracks 2023. Skrillex, ja, mit Rumble auf Platz 2 und Troy Sivan mit Rush auf Platz 7. Time to live in every breath.

got my heartbeat racing, my body. Ihr braucht's noch einen perfekten Soundtrack für euren Silvesterabend? Bitch, you know I'm sexy. Ugh, don't call, just text me. Oder ihr habt's noch keinen Plan? Keine Sorge, we got you covered. Die letzte Show. I mean Silvester mit FM4. Mit den allerliebsten Lieblingssongs des Jahres und der besten Musik für den allerbesten Rutsch ins neue Jahr. Wer schaut vorbei? Wer sind unsere Special Guests? Was sind eure Songwünsche für eure Partynacht? Und wem wollt ihr ein Happy New Year wünschen? Das finden wir alle gemeinsam raus. Die letzte Show. What? Silvester. What? Mit FM4. Yeah. Heute ab 21 Uhr mit Christoph Seppin. Sehr verehrte Kundschaft. Willkommen in der großen Warenwelt des freien Marktes. Wir haben heute ein exklusives Angebot für Sie. Die FM4 Jahrescharts. Ja, boom! Wir sind schon jetzt bei den letzten 9 Tracks angelangt. Eber Deutsch ist vor euch am Mikro. Ich habe noch keine Bubbles heute getrunken. Die eine Stunde schaffe ich auch noch ohne locker, ne? Ein Sound, der sich anfühlt wie Bubbles im Ohr, der kommt von Paula Carolina. Das ist Schreien. Platz 9 der FM4 Jahrescharts. Haben Sie ein bisschen Kleingeld für einen Sechserträger, Pepsi Light? Baby, Baby, du siehst aus, als würdest du dein Zimmer teilen. Was machst du, was machst du, was machst du? Ich mach Webdesign. Schreien. Berlin, ja, ganz allein. Berliner Luft ist rein, komm, ich schreien. Platz 9, Paula Carolina mit Schreien. Und wenn ihr euch schon jetzt was in den Kalender eintragen wollt, Paula Carolina, ja, na du bitte. Ich habe wirklich noch nichts getrunken. Wasser sollte ich wieder mal trinken. Also Paula Carolina, die kommt am 10. Oktober 24 nach Graz und am 11. November nach Wien. Es ist gut, das schon einmal vorauszuplanen. Das wird sich auszahlen, Leute. Und wer weiß, vielleicht hat es Paula Carolina bis dahin auch geschafft, ihre traummusikalische Zusammenarbeit zu haben. Die Ärzte, tatsächlich. Die würde ich echt unfassbar gerne mal kennenlernen und mit ihnen mal ein bisschen über Musik reden. Auch wenn ich habe letztens ein Interview von Farin Urlaub gehört, er redet unfassbar ungern über Musik. Er sagt, wenn er Menschen trifft, dann sagt er gar nicht, dass er Musik macht. Wenn er dann mit MusikerInnen unterwegs ist, dann erst recht nicht. Dann geht es nicht um Musik, aber ich würde versuchen, ob ich was aus ihm rausbekomme. Dann hören wir doch ein bisschen Ärzte, ne? Wie es geht. Ein Wunschsong von Paula Carolina. Und du bist unbeschreiblich schön. Ich könnte ewig hier sitzen und dich einfach nur ansehen. Doch plötzlich stehst du auf und du wirst gehen. Bitte geh noch nicht, ich weiß, es ist schon spät. Ich will dir noch was sagen, ich weiß nur nicht, wie es geht. Bleib noch ein bisschen hier und schau mich nicht so an, weil ich sonst ganz bestimmt überhaupt gar nichts sagen kann. Ich weiß selber nicht, was los ist, meine Knie werden weich. Im Film sieht es so einfach aus, jetzt bin ich kreidebleich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, mein Gott, jetzt gehst du gleich. Bitte geh noch nicht, bleib noch ein bisschen hier. Ich muss dir noch was sagen, nur die Worte fehlen mir. Bitte geh noch nicht, ich weiß, es ist schon spät. Ich will dir noch was sagen, ich weiß nur nicht, wie es geht. Schon so oft gesagt in meiner Fantasie. Bleib noch ein bisschen hier, bitte geh noch nicht. Was ich versuche dir zu sagen ist, ich liebe dich. Ich weiß nicht, wie es geht. Wie es geht. Wie es geht. Die FM4 Jahrescharts. The Top 100 FM4 Songs. Platz 8. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, was any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. about shit that I shouldn't have. So I tell him it's one of me, he making fun of me. His girl is a bum to me, like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Platz 8 der FM4-Jahrescharts. Pink Panthers und Ice Spice mit Boys a Liar Part 2. Eva Deutsch ist heute zu Silvester für euch im Studio. Schön, dass ihr zuhört. Und feiert gescheit heute, bitteschön. Auf ganz engem Raum entsteht oft Magie. Also vielleicht nicht, wenn man ihn mit der streitfreudigen Familie teilt. Auf engem Raum mit anderen kreativen Köpfen, da kann schon einiges rauskommen. Die Band Buntspecht ist ein gutes Beispiel dafür. Schon beim ersten Album haben sie sich in eine Gartenhütte verschanzt. Ihr neues, mittlerweile fünftes Album ist auch auf engem Raum entstanden, in ländlicher Einöde. Das neue Album klingt ein bisschen melancholischer als sonst, aber es gibt eine Ausnahme. Buntspechts Song Mojo Rising. Ein Feel-Good-Indie-Pop-Song und der ist aus Herumblödelei entstanden. Also wir haben einfach Instrumente geswitcht, Roman hat Bass gespielt, Jakob E-Gitarre und wir waren eigentlich nur so für uns ein bisschen so, machen wir irgendeinen Bullshit, den wir nicht ernst meinen. Und dann war es irgendwie doch lustig und hat Spaß gemacht und dann wurde aus Spaß halt so ernst und wir haben gesagt, ja, passt, nehmen wir sie auf, macht Spaß, funktioniert. Also oft ist Bullshit der Weg zu Gold. Mojo Rising, ihr habt den Song als euren Sommerhit 2023 gewählt. Ein Lied, das wie ein locker flockiger Roadtrip klingt. Ach, schön. Platz 7 der FM4 Jahrescharts. So groß und die Straße so weit zu sein. Ja, die Fenster sind weit, doch die Straßen sind viel weiter. Ja, ja, die Straßen sind lang, doch die Tage sind viel länger. Oh, Mr. Mojo Rising, ich hab keinen Führerschein. Oh, Mr. Mojo Rising, lass mich in dein Auto rein. Windschutzscheibe, alles so rumklebt. Tote Salamander und schöne bunte Schmetterlinge. Ich weiß nichts von diesen Dingen. Ich soll nicht darüber singen. Little Mr. Mojo Rising, ich hab keinen Führerschein. I'm FM4 Jahrescharts. The top 100 FM4 songs. Platz 6. Hallo, ich bin verifiziert und ihr hört die FM4 Jahrescharts. Und ein Song, der mich dieses Jahr begleitet hat, war Olivenöl von Kion. Ganz schöner, toller Song, den ich unbedingt gerne hier hören würde und jetzt hören würde. Jänner war lang, doch ich weiß, dass der Sommer verfliegen wird. Du liegst im Bett und ich koch für uns zwei mit Olivenöl. Ich grinde den Coffee, ich grinde das Ort. Sonne im Kopf, ich rolle das Ort und wir rauchen das dann. Alles, was es gibt und überall. Alles, was es gibt und auf einmal. Du fühlst dich klein, doch in echt sind wir alle nur klein. Alle nur klein. Alle nur klein, bei. Ganz am Anfang steht ein leeres Blatt, mach voll. Ganz am Anfang weiß noch niemand, was man soll. Und man wird nicht wirklich schlauer mit den Jahren. Schaust du in den Himmel, bleibst so klein und so verloren. Das ist eine Reise, die nie endet, erst im Kram. Ich mach, was ich will und nicht, was irgendwer mir sagt. Ich hab meine Fam und ich bin stolz. dass ich sie hab. Du schaust allein dein Film und glaub mir, der bleibt nicht für lang. Zurück in deinem Raum, du weißt nicht, was du riskieren willst. Mach das doch alles, riskier das, weil am Ende des Tages ist wirklich egal, ob du hier warst. Doch ich sage mir das viel zu selten. Und deshalb koch ich mit Olivenöl. Obwohl so viele sagen, koch nichts Heißes in Olivenöl. Rotwein auf, löscht das ab. Ich tappe im Dunkeln bei Tag. Doch wird's dunkel, bleib ich wach. Ich bin dümmer als Kind. Ich bin kleiner als ich mit 5. Ganz am Anfang steht ein leeres Blatt, mach voll. Ganz am Anfang weiß noch niemand, was man soll. Und man wird nicht wirklich schlauer mit den Jahren. Schaust du in den Himmel, bleibst so klein und so verloren. Das ist eine Reise, die nie endet, erst im Grab. Ich mach, was ich will und nicht, was irgendwer mir sagt. Ich hab meine Fam und ich bin stolz, dass ich sie hab. Du schaust allein dein Film und glaub mir, der bleibt nicht für lang. Ein Wunschsong von Verifiziert, Bolivenöl von Mo Nomad. Ihr hört die FM4-Jahrescharts 2023. Eine gute halbe Stunde haben wir noch. Eva Deutsch ist mein Name. Und ja, blöd immer der Satz übers sich selbst neu erfinden. Ich weiß nicht, wie es euch mit euren Neujahrsvorsätzen geht. Ich habe kategorisch alle abgelehnt, Blödsinn. Naja, also sich selbst neu erfinden, nona nicht. Aber nicht ganz so blöd, wenn er wirklich stimmt, dieser Satz. So klingen Bilderbuch im Jahr 2023. FM4, yeah. Yeah. Yep, wir sind Bilderbuch. Lass die Zukunft hinter dir. Zucker, Zucker, Shoegaze-Kleid. Das war Dino, einer der ersten beiden heuer von Bilderbuch releaseden Songs. Der zweite heißt Soft Power und um den geht's jetzt, weil er schon eigentlich das Allerbeste ist von dem, was Bilderbuch heuer so rausgebracht haben. Anxiety Issues und bisschen Nonsense-Lyrik gehören da natürlich auch dazu, eh wie immer bei Bilderbuch. Und das eh auch wie immer auf Spitzenniveau. Die wissen nämlich, wie soll man sonst mit der Lächerlichkeit Leben umgehen. Und Bilderbuch wissen auch, und noch viel wichtiger, niemand steht über den Dingen, es stehen eh alle mittendrin. Platz 5 der FM4-Jahrescharts, das sind Bilderbuch. Mit Soft Power. We'll be right back. Platz 5 der FM4 Jahrescharts 2023. Bilderbuch mit Soft Power. Eva Deutsch ist heute für euch im Studio. Und letztes Jahr bin ich zu der Zeit auf genau demselben Platz gestanden. Und jährlich grüßt das Murmeltier, gell? Wisst ihr, welche Acts letztes Jahr, 2022, unter den Top 3 der FM4 Jahrescharts gewesen sind? Ich wusste es ganz ehrlich nicht mehr auswendig. Upsi. Also, hier zur Erinnerung. Platz 3, Lizzo, About Them Time. Ah, ja, gell? Platz 2, Florence and the Machine, My Love. Eine meiner Lieblingsnummern, heuer übrigens. Platz 1, Kraftklub, ein Song reicht. Aha. Und damit sich auch eure Ohren wieder an diese Top 3 Songs erinnern, jetzt Florence and the Machine und Kraftklub für euch. Die Plätze 2 und 1 der FM4 Jahrescharts 2022. Jahrescharts. Ich hab mich wirklich angestrengt. Alte Bilder abgehangen, dein Account deabonniert, die Erinnerung verdrängt. Und ich hab mir eingeredet, dass es funktioniert, aber ein, zwei Bands, die mich andauernd an die Zeit mit dir erinnern. Tut mir leid für die Fans, aber die müssen leider jetzt aufhören für immer. Immer wieder Mike Skinner. Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit, mal an nichts, aber ein Song reicht. Ein Song reicht. Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit, mal an nichts, aber ein Song reicht. Ein Song reicht. Verdammter Mike Skinner, Kate Nash, Nicky Lee, naiv unterwegs mit der Crew, gelber Rauch in den Lungen. Ich hab dich geliebt und geliebt, was ich tu. Ich hab so viel versucht, versucht mich zu sehen. Mit richtigem Beruf in einem bürgerlichen Leben. Doch wie kann ich etwas aufgeben, von dem ich glaub, dass es klappt? Ich muss aufnehmen gehen, ich muss raus in die Nacht. Und ich weiß, dass du dich sehnst nach Normalität. Zu zweit in der Kleinstadt einschreiben an der Universität. Verdammte Max Skinner, Kate Nash, Nicky Lee, Tame Impala, die Killers, Florence and the Machine. Verdammte Max Skinner, Kate Nash, Nicky Lee, Tame Impala, die Killers, Florence and the Machine. Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit. Mal an nichts, aber ein Song reicht. Ein Song reicht. Ich hab mich wirklich angestrengt. Alte Bilder abgehangen, deine Konti abonniert, die Erinnerung verdrängt. Und ich hab mir eingeredet, dass es funktioniert, aber ein Song reicht. Platz 1 der FM4-Jahrescharts 2022. Kraftklub mit Ein Song reicht. Jetzt aber wieder volle Konzentration auf 2023, solange es dieses Jahr noch gibt. Olivia Rodrigo, die wird von vielen immer noch sehr gern abgetan als Disney-Star oder noch schlimmer als Industry-Plant, die einfach gute Connections hat. Über den Startvorteil der 20-jährigen Olivia Rodrigo können wir natürlich gern diskutieren. Über ihr Talent sind wir uns hoffentlich alle einig. Vor allem in diesem Jahr. 2023 hat Olivia Rodrigo nämlich ihr zweites Album Guts herausgebracht und damit gleich 6 Grammy-Nominierungen eingeheimst. Mehr dazu von Melissa Erhardt. Mit Guts wird Olivia Rodrigo der größte Popstar der Welt, schreibt Kollege Christoph Seppin im September diesen Jahres. Und ja, tatsächlich, so ein beeindruckendes Coming-of-Age-Album, das auch noch so viel Spaß macht, das ist schon eine Ansage. Olivia Rodrigo, die hat es 2023 geschafft, Teenage Angst und Awkwardness in einem Album zu verpacken, das eben nicht nur die Jüngsten unter uns anspricht. Das sind universale Emotionen, verpackt mit viel Ironie und dem genau richtigen Level an Eskalationspotenzial. Draufhauen, wenn auch kontrolliert, so ihr Credo. Ob Olivia Rodrigo die Post-Swiftie-Ära schon längst eingeleitet hat, darüber haben wir heuer öfter nachgedacht. 2024 kommt jetzt aber erstmal die große Welttournee und dann schauen wir weiter. Also Platz 4 der FM4-Jahrescharts, die großartige Olivia Rodrigo mit Bad Idea, right? Tonight, it's a bad idea, right? Seeing you tonight. Olivia Rodrigo, die Nummer 4 der FM4 Jahrescharts mit Bad Idea, right? Gleich kommen wir zu den Top 3. Aber vorher nochmal die Top 10 2023 im Rewind. Number 10. Scofie und Sky Farmer. Meine Problems drücken heavy aufs Gaspedal. Keine Rücksicht halten, Radius schmal. 9. Paula Carolina. Berlin, ganz insgeheim. Gib mir nachts auf ein Parkhaus und schreien, schreien, schreien, schreien, schreien. 8. Pink Panthers und Ice Spice. Number 7. Buntspecht. Oh, Mr. Mojo Rising. Ich hab keinen Führerschein. 6. Verifiziert. Einen Slime Suzuki Swift. Und ich fühl mich federleicht. Die Kapuze im Gesicht. 35 und ich bin. Number 5. Bilderbuch. Number 4. Olivia Rodrigo. Yes, I know. Ja, und wir sind beim Siegertreppchen angelangt, bei den Top 3. Und wer hat sich Bronze geholt? Das sagt uns Dalia Ahmed. Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. Heuer hat es Doja Cat geschafft, die Satanic Panic zurück in den Pop zu holen mit ihrem Album Scarlet, und Musikvideos wie dem zu Paint the Town Red ist eine milde Empörung durch die Social Media Feeds gegangen. Betet Doja Cat jetzt den Teufel an? Indizien dafür waren ausgefallene dämonische Looks, Sensenmann und rohes Fleisch im Musikvideo und weirde Instagram oder Discord Lives, wo sie uns erzählt, dass sie keinen Bock mehr auf ihre Fans hat und diese dann auch direkt beleidigt. I used to like your music, but you treat your fans like it. You act like I have some responsibility to be like babying people and treating people like I'm stupid. But they're not stupid. That's why I yell at them. Ob kalkuliert, edgy oder einfach ein Hilferuf von einer Musikerin, die keinen Bock mehr auf den ganz großen Fame hat, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, es war ein turbulentes Jahr für die Rapperin, Sängerin und Producerin. Neues Album, Streit mit ihren Fans und eine neue visuelle Ära mit ihrem besagten dämonischen Look. Aber vor allem gab's heuer einen neuen viralen Hit von Doja Cat. Das poppige, selbstbewusste Paint the Town Red mit dem prominenten Walk on by Dionne Warwick Sample aus 1964. Und einer Zeile, die wir auch nächstes Jahr sicher oft zitieren werden. Bitch, I said what I said. Das war Doja Cat 2023. Ja, Bitch, I said what I said. Doja Cat und Paint the Town Red. Auf Platz 3 der FM4 Jahrescharts. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'll mean your shit if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Mmm, she the devil. She a bad little bitch, she a rebel. She a bad little bitch. don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Platz 3 der FM4-Jahrescharts 2023. Doja Cat und Paint the Town Red. Und wir kommen zu Platz 2. Und Platz 2 bleibt Homegrown in Austria, weil dieses Plätzchen hat sich eine Linzer Musikerin geschnappt, die wir eh schon länger auf unserer To-Watch-Liste stehen haben, die aber heuer endlich ihr erstes offizielles Lied herausgebracht hat. Ich spreche von Uche Yara. Lisa Schneider hat sich mit ihr über ihr arges gutes Jahr 2023 unterhalten. Das war der absolute Wahnsinn. So kann man das Jahr von Uche Yara am besten beschreiben. Wahnsinn. Oder vielleicht noch mit diesen Worten. Wow. Also das auf jeden Fall war wow. Kunterbunt, flashig, unvorhersehbar und wild und zauberhaft. Der Sommer voll Festival-Shows, Headline-Slot am Wiener Popfest, die erste offizielle Single released. Und was noch ein Wahnsinn ist, wie gut das halt alles gemacht und gedacht ist. Uche Yara schreibt Pop und das ist Gitarrenpop, wie er im Jahr 2023 klingen muss. Das macht so ein ganz neues Universum auf. Und wir sind mittendrin im Universum Uche Yara, genauso wie ihr. Dieses Gefühl, dass Leute plötzlich meine Kunst kennen und verstehen, teilweise auch, das ist einfach so unfassbar. I can sleep when I'm angry. Back to back is how we bet story. 2024 kommt um die Ecke und mit diesem Jahr die erste große eigene Headline-Tour von Uche Yara. Und natürlich neue Lieder. Wir freuen uns, weil... Das ist super. Aber vor 2024 noch die FM4-Jahrescharts 2023. Und da sieht es ja super aus für Uche Yara. Happy, happy Platz 2. Das ist WWW She Hot. Oh my world, we suck. Oh my world, gets rough. Oh my world, she hot. Oh my world, we suck. Oh my world, we suck. Oh my world, gets rough. Oh my world, she hot. Oh my world, we suck. Oh my world, we suck. Oh my world, gets rough. Oh my world, she hot. Oh my world, we suck. Oh my world, we suck. Oh my world, gets rough. Oh my world, she hot. 5, 6, 7, 8. Somewhere to reset my feelings. I wanna be somewhere. Lisa. Oh my girl gets rough. Oh my girl she hot. Oh my girl Lisa. Oh my girl Lisa. Oh my. Put an instant meal in a microwave. Getting impatient, so I order my sieve. So I put those plastic bags never in the trash, 'cause the pond next door is a neighbor's secret waste dump. Oh, it's 8.5. Think I'll get my damn shirt. Only $2. Look now what I saved. Put an instant meal in a microwave. Getting impatient, so I order my sieve. So I put those plastic bags never in the trash, 'cause the pond next door is a neighbor's secret waste. Platz 2 der FM4 Jahreschart 2023, Ochayara, WWW, She Hot. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, allow me to present to you die FM4 Jahrescharts. Number. Ready? Nochmal. Number 1. Es ist soweit, meine Lieben. Ich habe wirklich Herzklopfen. Es geht um die Pole Position, um das beste Lied des Jahres. Und ganz ehrlich, wer sonst soll da oben sitzen? Also wirklich, wer, wenn nicht er? Hallo, hier ist Bibiza und ihr hört die FM4 Jahrescharts. Wir haben Bibiza ja schon vorher gefragt. Auf welchem Platz glaubst denn du, wirst du in genau diesen FM4 Jahrescharts landen? Top 5. Ich glaube, oder an Wien vielleicht oder Akademie. Tja, nicht schlecht geraten. Aber Bibiza weiß halt auch, was er da geleistet hat 2023. Das Musikpop-Jahr wird in die Geschichtsbücher eingehen als das Jahr von Franz Bibi Bibiza. Er hat heuer sein Album Wiener Schickeria veröffentlicht. Und das ist schon mit das Allerbeste, was ihr euch in diesen Breitengraden heuer so anhören konntet. Er hat den Hype kreiert, er hat ihn gut kreiert und Bibizas Hype, der duftet nach verschwitzten weißen Unterleibchen, nach abgestandenem Zigarettenrauch, nach schwarzer Lederpolitur, nach Sprudel aus Stielgläsern und Haargel. Die totale Pop-Dekadenz also. Man kann, man soll das schon machen, das Große, vor allem Wiener Musikvorbilder bedienen. Weil wir wissen, spätestens ab jetzt, irgendwann übertrifft Bibiza Superstar sie alle. Also, er sagt, oder an Wien oder Akademie der Bildenden Künste. Wir sagen es in den FM4 Jahrescharts, wir sagen es zu unserem Song des Jahres 2023. Es ist die Akademie der Bildenden Künste. Sie ist nicht so, wie sich ihr Papi einmal erwünschte. Für ihre Familie eine Sünde, wo sie in ihrem Leben stünde. Wär sie nicht auf der Akademie der bildenden Künste. Let's go. Junge Dame, will in die weite Welt hinaus. Alte Herrschaften denken, die schaut doch seltsam aus. Wenn ihr Papi davon wüsste, viele bunte Drogen in ihrer geheimen Büchse. Ojemine, sie mag's am liebsten oben ohne. Kaffee aus mit Chick und Soda Zitrone. Die Nächte weg am Tanzparkett. Jede Nacht in irgendeinem anderen Bett. Sie sieht gut aus, hör Musik gern laut. Machst du gerne einen drauf, kommt erst um 8 nach Haus. Oh Gott, oh Gott. Der Untergang für ihre Eltern. An der Wirtschaftsuni war sie nur für ein Semester. Sie ist nicht so, wie sich ihr Papi einmal erwünschte. Danach für ihre Familie eine Sünde, wo sie in ihrem Leben stünde. Wär sie nicht auf der Akademie der bildenden Künste. Ist nicht so, wie sich ihr Papi einmal erwünschte. Für ihre Familie eine Sünde, wo sie in ihrem Leben stünde. Wär sie nicht auf der Akademie der bildenden Künste. junge Dame, Dame. Mach die Männerwelt verrückt, crazy. Aber such ganz sicher nicht in einem Mann ihr Glück. Sicher nicht, Alter. Ihr Geld verdient sie selber, selber. Unabhängig von ihrem Papi, was ihm nicht gefällt, ja. Man kennt sie in der Stadt, Stadt. Zumindest so vom Hören sagen. Jede Vernissage, weiß es Pover durch Parön jagen. Willkommen wieder, Schickeria. Mit RS2 der jungen ÖVP, wer Papi noch sieht. Aus, hör Musik gern laut, machst du gerne einen drauf, kommt erst um 8 nach Haus. Oh Gott, der Untergang für ihre Eltern. Das ist alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Nicht so, wie sich ihr Papi einmal erwünscht. Danach für ihre Familie eine Sünde, ja, wirklich. Wo sie in ihrem Leben stünde. Wo wär sie, wär sie nicht auf der Akademie der bildenden Künste? Nicht so, wie sich ihr Papi einmal erwünschte. Danach für ihre Familie eine Sünde, okay. Wo sie in ihrem Leben stünde. Wo wär sie, wär sie nicht auf der Akademie der bildenden Künste? Wo wär sie dann, wenn sie nicht auf der Akademie wäre? Dann wäre irgendwie alles besser, also wirklich so. Sie ist auf der Akademie immer mit den falschen Leuten umgeben, so. Das geht so nicht weiter, wir müssen da was machen. Die Nummer 1 der FM4-Jahrescharts 2023. Bibiza, Akademie der bildenden Künste. Man öffne mir den Cremant, das waren die FM4-Jahrescharts 2023 mit Julie McCarthy, Lisa Schneider und mir, Eva Deutsch. Ich bin jetzt raus aus dem Studio und mache Platz für die liebe Susi Androschowa und die vorletzte Show. Happy, happy New Year und schönes Feiern, Leute. Und seid lieb zueinander, nicht nur heute. Fuck, das reimt sich. FM4 Jahrescharts. Top 100. Ja, gleich vorbei, das alte Jahr. Wo war ich heute? Skifahren in Zauchensee. Das hast du eh schon denken können, gell? Weil du kennst mich jetzt schon. Und ich habe noch nie gesagt, dass ich dort oder da Skifahren gehe. Und eigentlich ja, gefällt es mir nirgends so gut wie in Zauchensee. Also warum soll ich woanders Skifahren? Also ich gehe Skifahren in Zauchensee. Im alten Jahr und im neuen Jahr. Zauchensee. Live dabei in Schiamadee. Willkommen beim Kurier, dem Ort, an dem unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und der Dialog gefördert wird. Hier finden Sie Nachrichten, die nicht polarisieren, sondern informieren. Wir berichten über das Geschehen in Ihrer Stadt, Ihrem Land und der Welt. Objektiv und ausgewogen. Kurier. Die folgenden 10 Sekunden Ruhe widmet Ihnen Woman Balance. Finden Sie zu sich selbst zurück mit Woman Balance, nur im Abo. Mehr auf womanbalance/abo. 1, 2, 3, los geht's! Wintersale in den Designer-Outlets Farndorf und Salzburg. Noch mehr Extra-Rabatte, Angebote und vieles mehr. Entdecke jetzt die unschlagbaren Wintersale-Angebote in den Designer-Outlets Farndorf und Salzburg. Alle Infos online. Was unsere Skisprungstars bewegt. Aber wenn ich immer am Sprung bin, will ich trotzdem wissen, was die Menschen haben bewegt. Wenn das Wetter immer unberechenbarer wird, will ich mal wissen, was sie ändern muss. Wenn ich was über mich lese, will ich auch, dass es stimmt. Und genau deshalb bietet die Krone stets das Aktuellste mit mehr Weitblick, mehr Überblick und mehr Service rund um das, was uns bewegt. Die Krone macht's zum Thema. Kronenzeitung, offizieller Partner des Ski-Austria-Teams. Die vorletzte Show. Alles außer